In Venezuelas Staatskrise hat Generalstaatsanwalt Tarek Saab eine Ausreisesperre gegen den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido beantragt. Außerdem bat Saab das oberste Gericht, Guaidos Konten einfrieren zu lassen. Als Mitglied und Präsident der Nationalversammlung genießt Guaido Immunität. Diese kann nur von einem hohen Gericht aufgehoben werden. Das US-Finanzministerium hatte gestern Sanktionen gegen die sozialistische Regierung angekündigt. Zahlungen für Ölkäufe beim staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA sollen in Zukunft auf Sperrkonten fließen, um sie so der sozialistischen Regierung zu entziehen. Guaido hatte sich bei der oppositionellen Großdemonstration vor einer Woche als Übergangspräsident proklamiert. Die USA hatten ihn als solchen umgehend anerkannt. Auch die Mehrheit der lateinamerikanischen Länder unterstützt Guaido. Regierungschef Maduro spricht von einem Putschversuch. Die Europäische Union fordert bis Ende der Woche einen Weg zu Neuwahlen. Generalstaatsanwalt Saab gilt als enger Vertrauter Maduros. Er steht auf der Sanktionsliste der EU, weil er maßgeblich an der Entmachtung der venezolanischen Nationalversammlung beteiligt war.